Was soll ich sagen? Ich bin bewegt, berührt, begeistert, hier sein zu dürfen. Meine liebe Debbie ist in den Vereinigten Staaten. Ich komme direkt aus Denver, aus Colorado. Bin gestern am späten Nachmittag in Polen angekommen. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Eigentlich ist mein Leben immer intensiv, aber in den letzten 7 Wochen bin ich 8-mal Transatlantik geflogen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Sie sollten angeblich nicht gesund sein. 8-mal in andere Zeitzonen fliegen und andere Klimen fliegen. Und Debbie hat gesagt, ich bleibe jetzt in Amerika. Sie hat 30 Jahre lang für ihre Schwester gebetet und dann hat endlich ihre Schwester ihr Leben Jesus übergeben. Und das war ein wirkliches Wunder. Und Debbie ist jetzt bei ihrer Schwester. Und ich habe zu, er heißt auch Reinhard, aber wir nennen ihn in Reini, damit es da keine Verwechslung geben kann. Er ist Reini, ich bin Reinhard. Er ist ein wirklicher Sohn, wie Paulus sagte, Timotheus ist mein wahrer Sohn im Herrn. So ist Reini mein wahrer Sohn. Ich kenne ihn, seitdem er ein Teenager ist, der größte Troublemaker unserer Jugendcamps. Aber der Herr hat ein außergewöhnliches Wunder gemacht und hat ihn nach Polen geschickt vor 19 Jahren. Ist dort verheiratet mit 3 kleinen Kindern und Pastor und leitet eine außergewöhnliche Arbeit. Und ich habe zu ihm gesagt, Reini, ich komme direkt aus Amerika zu dir. Die Zeit in Amerika war unwahrscheinlich intensiv. Die haben mich dort eingespannt von zeitlich in der Früh bis spät am Abend mit ganz wenig Schlaf nur jede Nacht. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich komme direkt zu dir am Dienstag und dann ruhe ich mich 2 Tage aus. Und dann geht das intensive Wochenende los in Polen und Sonntag fliege ich zurück nach Brasilien. Aber dann habe ich mir gedacht, ausruhen, wenn wir so nah an Liechtenstein sind, das geht doch nicht. Das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht können wir doch mal schnell hierher schauen. Und es ist mir so ein wirkliches Vorrecht. Der Herr tut außergewöhnliche Dinge in Brasilien durch die Arbeit von uns. Wer kennt mich nicht? Gibt es irgendwelche hier, die mich nicht kennen? Damit ich mich, oh doch, einige. Okay, dann stelle ich mich kurz vor. Es sind auch eine ganze Anzahl Leute gekommen, die sind 1 Stunde angereist. Wo seid ihr denn? Da hinten, schau, die sind mit Baby angereist, 1 Stunde. Er ist Brasilianer, sie ist Deutsche. Und die waren vor kurzem bei unserer brasilianischen Konferenz, wo ich gepredigt habe. Und da haben wir geredet und ich habe gesagt, ich bin bald wieder in Deutschland. Und die sagten, sag mir, wo wir fahren hin. Und jetzt sind sie hier. Und für die mich nicht kennen, ich bin der Reinhard, Reinhard Hirtl, ich bin Österreicher. Bin in Österreich geboren, aufgewachsen, habe mich am 23. Juli vor 50 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Bin also 50 Jahre Christ. Jesus hat mich mit 8 Jahren zum Dienst berufen. Ich habe mit 16 Jahren zu predigen begonnen. Habe dann in Österreich Gemeinden gegründet, habe 4 Jahre in England gelebt, dann in Österreich Gemeinden gegründet. Dann hat der Herr uns nach Amerika geschickt, plötzlich aus dem Nichts heraus, wollten wir eigentlich nie. Und wir waren 10 Jahre lang Teil von Morningstar Ministry mit Rick Joyner. Anschließend, mitten eines Tages, sagte der Herr, geh nach Brasilien. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir nach Brasilien. Haben unsere Koffer gepackt, sind nach Brasilien. Eigentlich war der Grund, warum wir nach Brasilien gegangen sind, war, um dort helfen, Gemeinde zu gründen. Aber dann haben wir gesehen, was ihr jetzt auch gesehen habt. Dann haben wir Kinder gesehen, die keine Hoffnung haben, die keine Zukunft haben. Ich habe jetzt wieder so nachgedacht über den Tag. Ich habe den Ort vergessen, die Stunde von Natal, könnt ihr euch erinnern. Eine Mutter nach der anderen kam und die Mütter haben mit 12 Jahren ihre Kinder bekommen. Unwahrscheinlich. Oft wissen sie gar nicht, wer die Männer sind. Und wir haben eben all dieses Not und dieses Leid und dieses Elend gesehen und haben uns zum Ziel gesetzt, in Brasilien 100 Waisenhäuser zu gründen. Und in ein bisschen mehr als 3 Jahren haben wir jetzt schon über 200 Kinder bereits, die versorgt werden, um die wir uns kümmern. Und ich möchte euch nur ein paar Bilder zeigen. Schaut einmal hier an, nur um euch ganz kurz zu zeigen, die habt ihr ja gar nicht gesehen, die liebe Maria, die kennt ihr ja gar nicht. Ich will euch nur zeigen, was der Herr tut. Diese kleine Maria, die kam in unser Waisenhaus letztes Jahr mit 6 Jahren alt. Die ist eine von 11 Kindern, 7 davon kamen in unser Waisenhaus. Die Maria, die wollte ich eigentlich adoptieren, aber die ist inzwischen schon adoptiert. Die hatte eine Krankheit, die heißt auf, wie sie auf Deutsch heißt, weiß ich gar nicht. Auf Portugiesisch und auf Englisch auch Vitiligo. Vitiligo, das ist eine Krankheit, wo der ganze Körper solche Flecken bekommt. Siehst du im Gesicht die Flecken? Seht ihr auf den Beinen die Flecken? Der ganze Körper hat die Flecken. Ihre schwarzen Haare hinten waren bereits weiß. Wir alle Kinder, wenn sie ins Weißnis kommen, kommen sofort zum Arzt. Die kam zum Arzt und die Ärztin hat gesagt, es ist leider schlechte Nachricht, es gibt keine Heilung für die Maria, das wird immer schlimmer werden, bis ihr gesamter Körper übersät ist von diesen Flecken. Der Grund, warum sie diese Krankheit hat, ist, weil sie von Baby auf so traumatisiert wurde. Daraufhin habe ich, das Erste, was in den Mund kam, ist, die Worte des Arztes werden nicht akzeptiert. Denn der Arzt studiert nicht die Bibel, der studiert Medizin. Und das nehmen wir einfach nicht an. Und wir haben das nicht akzeptiert, wir haben das zurückgewiesen, wir haben deklariert, die Heilung Jesus Christus über sie. Und schau dich, wie das Mädchen 6 Monate später ausschaut. Nächstes Bild bitte. Das ist dieselbe Maria. Da gibt es keinen Flecken an ihrem Körper. Völlig komplett geheilt. Die ist inzwischen bereits adoptiert worden, zusammen mit meinem Bruder. Das ist die Schwester von Clayton übrigens. Nächstes Foto bitte. Im Juni kamen 4 neue Kinder zu uns ins Waisenhaus. Das ist einer der Jungen, der kam. Die größere Wunde, die ihr hier seht, das ist eine Wunde vom Zigarettenbrand. Nächstes Bild bitte. So kommen die Kinder zu uns. Nächstes Bild bitte. Es war ein kleines Baby, das auch zu uns im Juni gekommen ist. Kinder sind oft auf der Straße ausgesetzt. Die haben keine Hoffnung, keine Zukunft. Nächstes Bild bitte, ich will da nicht zu lange Zeit nehmen. Hier ist meine liebe Debbie mit der Victoria. Dieses Mädchen, die Victoria, die kam zu uns ins Waisenhaus mit 6 Monaten und wog 3 Kilo. Die wurde einfach, die war 3-mal im Krankenhaus, war in der Intensivstation, 1 Monat lang in der Intensivstation, völlig unterernährt. Kinder werden dort oft einfach ausgesetzt, manchmal werden sie gefunden, manchmal werden sie auch nicht gefunden. Das nächste Bild bitte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ob wir euch das gesagt haben. Der kleine Junge, den Debbie in den Armen hat, Jean, der kam in unser Waisenhaus mit 5 Monaten, wurde untersucht, weil wir eben alle Kinder untersuchen, und der Arzt stellte fest, dass er Analverletzungen hat, weil es aussieht, dass er sexuell missbraucht wurde. Ein Baby mit 4 Monaten alt. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Heilung diese Kinder brauchen, wie viel Liebe? Aber eins muss ich euch sagen, es war niemand je bei uns in den Waisenhäusern, noch nie jemand, der nicht verändert zurückgekommen ist. Die Veränderung, die Liebe, ist das nicht so, Gunther und Christiane? Die Atmosphäre? Man geht rein, es ist eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes, der Liebe Gottes. Unwahrscheinlich. Nächstes Bild bitte. Als wir oben waren mit Gunther und Christiane, da sagte uns der Leiter des Waisenhauses, Reinhard, wir müssen jede Woche Kinder abweisen, weil wir den Platz nicht haben. Jede Woche. Wir brauchen dringend, dieser Platz hier ist auf demselben Grundstück unseres Waisenhauses. Da haben wir so sehr viel Spielplatz, 2000 Quadratmeter. Und er sagte, Reinhard, wir bräuchten noch ein Haus, noch wo bis zu 30 Kinder Platz ist. Und er hat schon einen Architekten gefragt und macht sein Handy auf und zeigt mir den Plan da auf dem Handy und sagt, schau hier. Und ich sage, Florenzi, zeig mir einen Plan bitte, mich interessiert das nicht. Ja, aber da hätten wir noch Platz, und der wollte mich überzeugen, da noch ein Haus zu bauen. Und er zeigt mir den Plan, da ist der Eingang, 6 Badezimmer, da. Ich sage zu ihm, ich bin Prophet, ich bin kein Architekt. Ich kann mit Plänen nichts anfangen. Und dann sagte ich, schau, zeig ihn meiner Frau, die kennt sich da besser aus. Ich habe zu Florenzi gesagt, ich habe nur 2 Fragen. Will auch deine Frau, die Flavia, die eigentlich das Waisenhaus leitet, will auch deine Frau noch ein Haus für 30 Kinder? Das musst du dir vorstellen, noch einmal 30 Kinder dazu, auf die zu schauen, das ist viel Arbeit. Ich sage, Flavia, willst du auch dieses Haus? Ich sage, ja, das will ich. Ich habe gesagt, okay, die erste Frage beantwortet. Zweite Frage, sag mir eine Zahl. 180.000, Herr Eis, in etwa 45.000, schwankt immer so, 45.000 Euros. Ich habe zu ihm gesagt, okay, baus. Wir haben begonnen, erste Oktoberwoche haben wir mit dem Bau begonnen. Schau mal, wie flott das weitergeht. Nächstes Bild bitte hier. Erste Oktoberwoche begannen wir. Alles mit Ziegel, Qualität, wirklich sehr gut. Nächstes Bild bitte. Geht dahin. Nächstes Bild bitte. Nächstes Bild. Es kommt schon das Dach drauf. Innerhalb 1. Oktober, erst 5 Wochen. 5 Wochen, 6 Wochen und es steht schon bald das Dach drauf. Ende des Jahres wird das Haus fertig sein. Anfang im Jänner werden wir das Haus möblieren und ab Februar können die Kinder schon wieder kommen. Letztes Bild bitte. Der Junge, der zwischen Debbie und mir sitzt, heißt Clayton, ist 13 Jahre alt und wird bald Clayton Hirtler heißen. Denn Debbie und ich haben uns entschieden, bereits in den Adoptionsprozess einzutreten. Das ist eine sehr lange bürokratische Hürde in Brasilien. Wir haben bereits den ersten Teil des Kurses absolviert. Wir haben alle Dokumente sind bereits erledigt. Jetzt brauchen wir noch 2 weitere Kurse. Wir hoffen, dass im Mai oder im Juni dieser Junge bereits bei uns wohnen wird. Und Debbie hat gerade vorige Woche zu mir gesagt, warum nehmen wir seine Schwester nicht auch gleich mit? Ich habe gesagt, ja, weil wir keinen Platz haben. Sie hat gesagt, der Herr wird uns eine größere Wohnung geben. Oder du ziehst aus deinem Büro aus, was ich mir nicht vorstellen kann. Also wir werden sehen. Das war's. Ich glaube, das war das letzte Bild, denke ich. Ja. Herzlichen Dank. Das ist das, was wir in Brasilien unter anderem tun. Hier rechts gibt es einige meiner Bücher. Übernatürliche Versorgung, Leben aus der Fülle des Neuen Bundes. Und das neueste Buch, das ich selbst noch gar nicht gesehen habe und nicht kenne. Das ist erst direkt von der Druckerei gekommen, frisch hierher gekommen. Das Buch hat noch niemand in Deutschland, außer ihr. Ihr seid der Ersten. Es heißt Leben ohne Begrenzungen. Das ist das Nachfolgebuch zum Leben des Neuen Bundes, wie man praktisch in der Kraft des Neuen Bundes lebt. Ich habe auch einige T-Shirts mitgebracht. Die T-Shirts, es gibt 3 Arten. Das erste ist Impossible, aber das IM ist mit dem roten Balken durchgestrichen, mit dem Blut Jesu, das heißt Possible, alles ist möglich. Das zweite T-Shirt, It is finished, es ist vollbracht. Und das dritte, Live without limits, Leben ohne Begrenzungen. Es gibt allerdings, glaube ich, nur klein und mittel. Es gibt nicht sehr viele. All dieses, alles, das Geld kommt nicht in meine Tasche, braucht euch keine Sorgen machen. Obwohl es eigentlich kommen könnte, weil ich habe es ja geschrieben, kommt aber nicht. Ich habe mich entschieden, solange ich lebe, werde ich alles Geld, was ich durch diese Bücher auch erwirtschafte, wird immer in die Mission oder in Brasilien eben für die Kinder gegeben. Ich habe ein Wort an meinem Herzen und ich sage euch, es brennt, es sprudelt, es quirlt, es rührt sich etwas in mir drinnen und ich tue mir schwer, mich zu konzentrieren, zu predigen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten Dinge mit dem Herrn erlebt, die einfach so außergewöhnlich sind. Ich habe im Jänner ein Erlebnis gehabt mit Jesus. Ich habe mich mit einer Zeitung zu einem Fasten und Gebet zurückgezogen und plötzlich, ich habe euch die Geschichte schon erzählt, ich weiß nicht mehr, was ich wem wo erzählt habe. Und Debbie und ich haben uns zurückgezogen in einen komplett abgesonderten Ort. Niemand wusste, wo wir waren, nicht einmal unsere eigenen Kinder. Wir haben die Kinder eine Telefonnummer gegeben von jemandem, den wir gesagt haben, wo wir waren, falls es irgendeinen Notfall gibt. Unsere Jungs sind erwachsen und wohnen in Amerika. Und wir haben uns da völlig isoliert und abgeschnitten, so Handy abgedreht, weit weg von uns, 1400 Kilometer von da, wo wir wohnen, in einem total einsamen, zurückgezogenen Ort. Wir wollten einfach 3 Wochen nur fasten und mit dem Herrn Zeit verbringen. Und es war in der 2. Woche, Debbie war in ihrem Schlafzimmer zu beten, es war ein Haus mit 3 Schlafzimmern. Debbie war im Schlafzimmer zu beten und ich war im Wohnzimmer. Und Debbie war zuerst noch kurz bei mir im Wohnzimmer und ich sagte zu Debbie, es war 8:30 Uhr in der Früh. Und ich sagte zu Debbie, es ist komisch, ich bin so müde. Die mich wirklich kennen, müde ist eigentlich fast ein Fremdwort für mich. Ich stehe gern zwischen 2 und 3 in der Früh auf, das ist so meine Zeit, wo ich aufstehe. Und schlafen gehen durch normal, wie die meisten anderen auch alle, so zwischen 11 und 12. Und ich lebe eigentlich ein Leben, ich habe Energie, man nennt das den Heiligen Geist. Meine Frau sagt, gib meinem Mann ja keinen Energy Drink, denn dann schaut es aus, als ob der Rest der Welt sich in Zeitlupe bewegt. Es hat nichts mit mir zu tun, mit meiner natürlichen Energie. Man nennt das wirklich die Kraft des Heiligen Geistes. Die gibt's wirklich, wisst ihr? Die lest ihr zwar so in der Bibel, aber es gibt die wirklich. Das lehre ich euch nächstes Mal, wenn ich einmal ein Wochenende zu euch komme, lehre ich euch, wie man das leben kann. Auf jeden Fall, es war 8:30 Uhr in der Früh und ich war richtig müde, so. Ich kannte mich gar nicht. Und ich sagte zu David, ich bin so müde, ich bin schlaff, ich bin K.O. Und das hat ja auch nichts mit dem Fasten zu tun, denn Fasten macht mich weder schwach noch müde. Ich bin beim letzten 50-tägigen Fasten, bin ich am 51. Tag, da musste ich auf unserer Konferenz predigen und ich esse nicht gern direkt vom Predigen. Und da dachte ich mir, ich muss jetzt in der Früh predigen, ich beende dann das Fasten am Nachmittag, dann mit dem Mittagessen. Bin früh aufgewacht, hatte noch so viel Zeit, dachte mir, jetzt geh schnell laufen. Und bin dann schnell 6 Kilometer schön flott gelaufen. Das geht tatsächlich mit dem Heiligen Geist, kann man ohne 50 Tage Essen auch laufen. Es gibt Dinge, die ihr noch lernen werdet. Aber auf jeden Fall, ich war so schwach und ich war so irgendwie K.O. und ich war so schlapp und so müde plötzlich. Ganz plötzlich überkam mich das. Und die Debbie sagte zu mir, hallo Cora, schön dich zu sehen, du versteckst dich da hinten. Normal sitzt du immer vorne. Auf jeden Fall, Debbie sagte zu mir dann einfach, ich bin schon Teil von euch, ich kenne euch alle schon so gut. Es ist immer so schön, wenn man hier reinkommt und die alten Gesichter wieder sieht. Ah, es tut so gut. Auf jeden Fall, Debbie sagt, dann leg dich einfach ein bisschen hin, ruh dich aus. Und ich lege mich hin auf die, ich sage, ich gehe noch kurz zur Toilette und Debbie sagt, ich gehe ins Schlafzimmer beten. Sie geht ins Schlafzimmer und ich gehe auf die Toilette und ich kann mich kaum mehr zurückschleppen auf das Sofa. Das waren vielleicht 10 Meter, wenn überhaupt. Und ich schleppe mich da zurück aufs Sofa, ich lege mich hin auf die Couch und sobald ich auf dem Sofa liege, beginnt mein ganzer Körper an so zu zittern, aber so zu zittern und zu schütteln und zu rütteln, ich habe die Kontrolle über meinen Körper verloren. Völlig die Kontrolle verloren. Und plötzlich kam ich in so eine Trance, sagt man auf Deutsch auch Trance, Verzückung. Das ist das deutsche Wort. 3 Sprachen im Kopf und Österreichisch auch noch. Ich kam in eine Verzückung. Und ich kam in diese Verzückung und das Nächste, was ich merkte, ist, ich war im Himmel. Ich war tatsächlich im Himmel. Und als ich im Himmel stand, stand Jesus neben mir. Er stand direkt zu meiner rechten Hand, er schaute mir tief in die Augen und er hatte den ernstesten Gesichtsausdruck, den ich je von ihm gesehen habe. Er hatte eine riesengroße Trompete in seiner rechten Hand und er sagte, Reinhard, ich bin kurz daran, die letzte Trompete zu blasen. Ich komme bald wieder. Ich komme viel schneller wieder, als die meisten meiner Kinder es glauben. Predigt der ganzen Welt, nur ich bin der Weg, nur ich bin die Wahrheit, nur ich bin das Leben. Wir sind nicht in der letzten Stunde, wir sind in der letzten Minute. Und der Herr gab mir dann noch viele andere Anweisungen und auch Zeichen, dass er tatsächlich bald wiederkommt. Aber dann zeigte er mir noch etwas. Bevor er wiederkommt, werden wir die größte Ernte der Geschichte der Weltheit einnehmen. Die größte Ernte. Die wird größer sein als alles, was es je gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Als alles andere. Und dann habe ich dem Herrn eine wichtige Frage stellen müssen. Und das war diese Frage. Herr, wer darf teilhaben, diese Ernte einzubringen? Wen hast du erwählt? Denn als der Herr mir gezeigt hat, dass die größte Ernte der Geschichte der Menschheit bevorsteht, er aber auch sehr bald wiederkommt, da war es natürlich meine Frage, darf ich daran teilhaben, diese Ernte einzubringen? Hat er mich dazu auserwählt? Und meine Frage war, Herr, wen hast du auserwählt? Wer darf Teil daran haben, diese größte Ernte einzubringen? Und die Antwort hat mich schockiert. Und ich hoffe, die schockiert euch auch. Die hat mich schockiert und motiviert. Nämlich Folgendes. Der Herr hat gesagt, ich treffe die Wahl nicht. Denn ich habe jeden einzelnen meiner Kinder dazu eingeladen, Teil daran zu haben, diese letzte Ernte einzubringen. Sie entscheiden sich, ob sie daran teilhaben. Hör zu. Der Herr trifft die Entscheidung nicht, wer daran teilhat, die Ernte einzubringen. Wir treffen sie. Jeder Christ, jedes Kind Gottes, kann die Entscheidung treffen und sagen, ich will teilhaben an dem, was Gott in dieser Welt tut. Es ist eine offene Einladung, die der Herr seiner Gemeinde gegeben hat. Wir sind Teil der Gemeinde. Wir können das erleben, was der Herr durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bereits für uns getan hat. Wir entscheiden uns. Der Herr hat zu mir zu reden begonnen. Vor 2 Jahren hatte ich so ein Erlebnis mit Gott. Ich fuhr mit meiner Frau auf Urlaub. Das erste Mal machten wir eine Kreuzfahrt. Wir hatten 30-jähriges Hochzeitsjubiläum und sie hat sich immer schon eine Kreuzfahrt gewünscht. Und ich versuche zwar ein guter Ehemann zu sein, was Urlaub betrifft, bin ich aber ganz ein schlechter Ehemann, weil ich mag Urlaube nicht. Für mich ist Urlaub, am zweiten Tag ist das Urlaub für mich schon Stress. Also ich mag Urlaub nicht, ich mag auch freie Tage nicht. Ich mag so, weißt du, so 3 Monate arbeiten, dann musst du dir einen Tag frei nehmen. Das ist für mich, ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen eigenartig, aber ich arbeite einfach gern, weißt du? So, aber die Leute sagen zu mir immer, aber Reinhard, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Ich sage, nein, nein, das ist so vom alten Bund her. Da wirklich, wie Gott am Anfang den Menschen geschaffen hat, war das so, doch, doch, ihr sollt alle gut Pause machen. Lebt nicht so wie ich, bitte, tut das ja nicht. Dann werdet ihr vielleicht krank oder müde oder ausgebrannt. Aber ich bin halt einfach anders. Und ich mag halt Urlaube nicht. Und irgendwann dann sage ich eben, okay, dir zuliebe mache ich doch einen Urlaub wieder. Und sie wollte immer schon eine Kreuzfahrt. Die wünscht sich eine Kreuzfahrt schon so lange. Und dann habe ich gesagt, zum 30. Hochzeitsjubiläum mache ich eine Kreuzfahrt mit dir. Und wir gingen auf diese Kreuzfahrt in die Karibik. Ich musste gerade in Amerika predigen und direkt von der Stadt, wo ich predigen musste, ging das Schiff weg in die Kreuzfahrt. Der Herr hat alles so perfekt organisiert, das könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Die Gemeinde sagte, du hast uns versprochen, bei uns eine Konferenz zu predigen. Du darfst nicht kommen, wenn Debbie nicht mitkommt. Wir zahlen beide eure Flüge. Und die haben beide Flüge gezahlt, ganz genau zu dem Tag, wo das Schiff wegging in die Kreuzfahrt, in die Stadt, wo das Schiff abging in die Kreuzfahrt. Wenn man dem Herrn dient, haut alles immer gut hin. Auf jeden Fall, wir machen diese Kreuzfahrt. Und ich sagte zu Debbie, Liebling, ich verspreche dir, diese Woche gehört dir. Handy bleibt ausgeschaltet, die ganze Woche. Das heißt, jede wache Minute bin ich ganz für dich da. Du kannst sagen, du kannst machen, was du willst mit mir. Du kannst einfach nur hier sitzen den ganzen Tag und nur reden und ich höre dir zu. Es ist deine Woche, die Woche gehört dir. Jetzt weiß der Herr aber, wie ich bin. Im Englischen sagt man, how I'm wired. Gibt es, glaube ich, keine deutsche Aussage dafür. Gibt es was Deutsches? Cora, du bist ja perfekt in Englisch. Gibt es nichts Deutsches, gell? Wie ich dicke. Das sagen wir in Österreich gar nicht, aber ihr sagt das, die Deutschen habt da was dafür. Wie ich dicke. Und der Herr weiß, wie ich dicke. Es ist für mich, ich dicke etwas anders. Also hat der Herr Folgendes gemacht. Am Tag gehörte ich meiner Frau, 3 Nächte hintereinander ließ er mich gar nicht schlafen. Eine Nacht führte er mich in ein anderes Land, recht weit weg. Es war ein ganz interessantes Erlebnis. Die zweite Nacht weckte er mich auf, mitten in der Nacht, ich habe kaum eingeschlafen, da weckte der Herr mich auf. Und da hatte ich ein Erlebnis mit dem Herrn diese Nacht, die etwas in mir begonnen hat und bewegt hat, das so intensiv und stark ist und mich auf eine Reise begeben hat mit dem Herrn, von dieser Reise ich einfach nicht mehr wegkomme. Da sagte der Herr Folgendes zu mir. Reinhard, ich setze absolut keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben ihres Herzens. Hör mal zu. Ich lege absolut keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben ihres Herzens. Ich saß in dieser Nacht und ich wusste, das war die Stimme Gottes. Und ich begann zu denken, nachzudenken. Ich begann zu träumen. Ein Leben ohne Begrenzungen, und daher kommt auch dieses Buch. Ein Leben ohne Begrenzungen, nicht nur für mich persönlich. Ich habe daran gedacht oder zu träumen begonnen. Stell dir vor, eine ganze Gemeinde lebt ohne Begrenzungen. Stell dir vor, Gerd, stell dir mal vor. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier hinten sind. 200, ein bisschen mehr vielleicht. Stell dir vor, jeder lebt ohne Begrenzungen. Ohne finanzielle Begrenzungen. Wir können die ganze Welt evangelisieren ohne Probleme. Wir können Gemeinden gründen ohne Probleme. Ohne Begrenzungen. Und ich begann darüber nachzudenken, wie genial wäre das, wenn wir ein Leben ohne Begrenzungen leben würden. Und das kam mir so radikal, verrückt, intensiv, extrem vor. Dann sagte ich zum Herrn, Herr, das musst du mir aber schon aus der Bibel zeigen. Und der Herr sagte zu mir, das ist ganz einfach, Reinhard. Markus 9, Vers 23. Markus 9, Vers 23 sagt Folgendes. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt. Habt ihr die Bibelstellen projizieren? Könnt ihr das? Wenn ihr das könnt, dann gebt bitte mal Markus 9, Vers 23 hier rauf. Markus 9, Vers 23 sagt Jesus klipp und klar, dass es ein Leben ohne Begrenzungen gibt. Schau her. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und Jesus sagte zu mir, Reinhard, wenn alle Dinge möglich sind, gibt es dann noch Begrenzungen? Und ich habe gesagt, du hast gewonnen, ich habe verloren. Du hast recht, ich habe Unrecht. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Das Interessante ist der Zusammenhang dieses Bibelverses. Nämlich der Zusammenhang ist folgendes. Jesus ist am Berg der Verklärung. Er kommt runter vom Berg. Unten sind die 9 Jünger, weil mit 3 Jünger war er oben am Berg. Die restlichen 9 sind unten. Ein Mann kommt mit seinem Jungen, einem Teenager, wie wir annehmen, zu Jesus. Und er sagt, Jesus, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Der Dämon schmeißt ihn ins Feuer und schmeißt ihn ins Wasser und will ihn umbringen. Und dann sagt Jesus, dann sagt der Mann ganz was Interessantes. Bitte schau mal Vers 22, den Vers zuvor. Der Mann sagt Folgendes. Und oft hat ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Der Mann sagt zu Jesus, Jesus, wenn du was kannst, dann tu was. Ist das nicht die typisch christliche Einstellung? Herr, wenn du was kannst, hilf uns. Herr, wir glauben, du kannst das, tu was. Aber weißt du, was das Interessante ist? Jesus spielt den Ball zurück, direkt zurück zu dem Mann. Wenn ich Jesus gewesen wäre, wisst ihr, was ich hier gesagt hätte? Ich hätte gesagt, Entschuldigung, wenn du kannst, wie wagst du es, in Frage zu stellen, ob ich etwas kann? Ich bin Jesus, ich bin der Schöpfer der Himmel, des Himmels und der Erde. Ich habe die Welt geschaffen, ich wecke die Toten auf, ich heile alle Kranken, die zu mir kommen. Ich gehe am Wasser. Ich befehle dem Wind und dem Sturm, still zu sein. Ich nehme 5 Brote und 2 Fische und damit nähre ich Tausende von Menschen. Wie wagst du mir die Frage zu stellen, wenn du kannst? Natürlich kann ich. Jesus sagt nichts davon. Jesus, in anderen Worten sagt Jesus Folgendes. Machen wir bitte weiter Vers 23. Ist schon oben. Ihr seid genial. Jesus sagt in anderen Worten, die Frage ist nicht, ob ich kann, die Frage ist, ob du kannst. Schau, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Die Frage war nicht, kann Jesus das Wunder tun? Die Frage ist, kann der Mann für dieses Wunder glauben? Das war die Frage. Und wisst ihr, der Herr hat zu mir so stark zu reden begonnen. Wir sind kurz daran, ein Wirken des allmächtigen Gottes zu leben, wie es diese Welt noch nie gesehen hat. Davon bin ich so überzeugt. Und es wird nicht geschehen. Und ich hoffe, ich trete niemand auf den Schlips damit. Denn ich komme nicht hierher, um euch auf den Schlips zu treten, sondern um euch zu ermutigen und euch zu helfen, in dem hineinzukommen, was Jesus für uns geplant hat. Wisst ihr, das Gewaltige, das wir erleben werden, die größte Ernte der Geschichte der Weltheit, die wir erleben werden, und ich weiß, dass sie kommt, weil ich habe die gesehen in einer offenen Vision. Wisst ihr, was offene Visionen sind? Offene Vision ist, du schaust mit offenen Augen vor dir hin und plötzlich erscheint von dir ein Bildschirm wie ein Fernseher und du siehst einen Film vor dir ablaufen mit offenen Augen. Und der Herr hat mir in einer offenen Vision gezeigt, diese größte Ernte der Geschichte der Menschheit, bevor Jesus Christus wiederkommt. Das kann mir niemand aus meinem Herzen nehmen, denn ich habe es gesehen. Ich habe es mit offenen Augen gesehen. Und diese gewaltige Erweckung oder Ernte oder Wirken Gottes oder wie immer wir auch das nennen wollen, welches kurz vor dem wir kurz bevorstehen, die wird nicht geschehen, weil einfach irgendwo Gott ein paar großartige Männer und Frauen Gottes hervorheben wird, die diese Erweckung bringen werden. Die wird dadurch geschehen, dass die Gemeinde, jeder Christ, den Platz einnimmt, den er in Jesus Christus hat. Wo einfach die Gemeinde aufsteht und sagt, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und als neue Schöpfung habe ich keine Begrenzungen. Und da ich keine Begrenzungen habe von Gott her, weigere ich mich auch, Begrenzungen von mir selbst anzunehmen. Und wenn wir lernen, in dem zu leben, in dem wir, was wir bereits in Christus sind, indem wir lernen, diese Begrenzungen, die so oft auf uns gelegt werden von allen möglichen Umständen, aber hauptsächlich vom Unglauben unseres Herzens, indem wir lernen, diese von uns abzuweisen und nicht anzunehmen und nicht zu akzeptieren, dann plötzlich kommen wir in ein Leben des Übernatürlichen hinein. Und dann werden die Söhne Gottes offenbar werden, wonach die ganze Schöpfung sich schon so sehr danach sehnt. Ich gebe euch einige ganz einfache Schlüssel, die mein Leben so sehr verändert haben. Das erste ist folgende. Wir müssen verstehen, dass unsere Zukunft bereits begonnen hat. Hör zu, meine Zukunft hat vor 2000 Jahren begonnen. Wenn wir wirklich in dem vollbrachten Werk des Kreuzes Jesu Christi leben wollen, dann braucht das eine Erneuerung unseres Denkens. Und das Erneuern des Denkens ist oft schmerzhaft. Wisst ihr, warum es so schmerzhaft ist? Wenn wir denken an das erneuernde Denken, und ihr wisst, wovon ich rede, Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Wenn wir reden von Erneuern der Gedanken, dann spricht die Bibel nicht davon, was wir denken. Was wir denken ist nicht die Erneuerung der Gedanken. Die Erneuerung der Gesinnung oder die Erneuerung der Gedanken, je nachdem, welche Bibelübersetzung du nimmst, die Erneuerung unserer Gesinnung ist nicht, was wir denken, sondern wie wir denken, auf welche Art und Weise wir denken. Und das ist das Schwierige, weil im Großen und Ganzen, und ich habe die Kirchengeschichte gut studiert auf diesem Gebiet, im Großen und Ganzen ist die Gemeinde weltweit in einer Mischung zwischen Alten und Neuen Bund, in dem sie seit mehr als 1700 Jahren lebt. Ihr könnt die Kirchengeschichte studieren. Wir haben so viele Mischungen in unserem Christenleben zwischen Alten und Neuen Bund. Die sind so tief in uns hinein verwoben worden. Dadurch lesen wir auch Bibelstellen so verkorkst und verdreht und verstehen sie nicht richtig und kommen dann in diese verkorkste Beziehung mit dem Herrn, anstatt in die Ruhe des Herrn einzugehen. Wisst ihr, ich kann mich erinnern, ich war 25 Jahre und wir gründeten unsere erste Gemeinde und da kamen die ganz netten Brüder zu mir und die Geschwister zu mir und die Pastoren zu mir und die wollten mir alle gute Ratschläge geben. Und die haben mir alle das gesagt, Rainer, du bist erst 25 Jahre. Wenn du so weiterlebst, hast du mit 40 Jahren sicher einen Herzinfarkt und einen Burnout. Ich bin 57, war vor kurzem beim Arzt. Vorletztes Jahr war ich beim Arzt, weil ich habe mir gedacht, ich habe schon so lange keine Untersuchungen mehr gemacht, jahrelang keine Untersuchungen. Also bin ich zum Arzt gegangen, habe ich gesagt, untersuch mich von Kopf bis Fuß, alles, was du nur untersuchen kannst. Er ist einer der besten Ärzte in unserer Stadt. Der hat mir so viel Blut abgenommen, ich habe mir gedacht, da kann es gar kein Blut mehr geben in mir. Hat mir so alles abgenommen. Als ich dann zurückkam und der hat zu mir gesagt, hast du schon je deinen Hormonspiegel testen lassen? Ich habe gesagt, nein. Wie alt bist du? 56. Ah, dein Testosteronspiegel ist sicher etwas gesunken. Ich habe gesagt, nein. Doch, das ist normal. Mach dir keine Sorgen, ganz normal. Am Ende saß ich und David drinnen, der schaute die Blutwerte durch und der schüttelte nur die ganze Zeit den Kopf und sagte, die Medizin hat keine Erklärung für dich. Dann begann er Debbie Fragen zu stellen. Stimmt es wirklich, dass der oft wochenlang gar nicht zu sich nimmt, nur Wasser? Ich habe gesagt, ja, leider. Debbie kocht so gern, weißt du. Stimmt es wirklich, dass er dann voll aktiv ist und um die Welt reist und gar nicht langsamer tretet? Ich habe gesagt, ja. Ja, aber das geht ja medizinisch gesehen gar nicht. Ja. Stimmt es wirklich, dass er so und so und so lebt? Ja. Und als wir jetzt bei ihm waren, wieder vor kurzem, einigen Monaten, weil wir mussten zurückgehen, weil wir brauchten eine Bestätigung, einen Gesundheitsnachweis für die Adoption. Wir kamen hinein und er gab uns diesen Zettel und füllte den aus für Debbie und füllte den aus für mich. Und er sagte dann zu Debbie und sagte, Debbie, du warst schon 1,5 Jahre nicht bei mir. Ich will dich vor Ende des Jahres wiederum sehen, zu einer Nachuntersuchung. Und dann schaute er auf mich und sagte, dich will ich nie mehr wieder in meinem Büro sehen. Hör zu, hier ist eines der Probleme, das wir haben. Unsere Denkweise ist so fabriziert und konzipiert auf die Denkweise des alten Bundes, anstatt auf die Denkweise des neuen Bundes. Und diese Erneuerung der Gedanken ist zwar schmerzhaft, aber notwendig. Warum ist sie notwendig? Schau her. Meine Zukunft hat vor 2000 Jahren begonnen. Die typische Denkweise, und so war sie ja auch bei mir. Eigentlich hat mein Sohn reine Mitschuld. Ich habe ihn auch in dem ersten Buch Leben in der Fülle des neuen Bundes hineingeschrieben. Er war derjenige, der mich da ja herausgefordert hat, ähnlich über den neuen Bund wirklich da etwas zu tun. Ich habe mich da jahrelang damit befasst, aber habe es nie gewagt, darüber zu lehren, weil es so radikal ist. Und ich habe mir gedacht, da werde ich gesteinigt, gekreuzigt, gedehrt und gefedert und ausgejagt von den Christen. Aber irgendwann, ähnlich hat er mich da mal herausgefordert. Und ich habe angefangen, das zu intensiv zu studieren und zu lehren. Aber schau her, was meine ich damit, die Zukunft hat begonnen? Unsere typische Haltung ist das: Herr, ich bin hier und ich brauche ein Wunder. Jetzt bete ich und bitte dich, dieses Wunder zu tun, und dann warte ich, dass irgendwann zu deinem Zeitpunkt du mir dieses Wunder gibst. Das ist die normale Vorgehensweise der Christen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, dass wir hier stehen, ein Wunder brauchen und bitten, dass Gott dieses Wunder tut, sondern wir stehen hier und unser Wunder wurde uns bereits vor 2000 Jahren gegeben. Es ist vollbracht, sind die wichtigsten Worte in der gesamten Bibel. Denn an diesen Worten, es ist vollbracht, hängt der neue Bund. Ohne diesen Worten, es ist vollbracht, hast du kein Leben in der Fülle des neuen Bundes. Und wir müssen lernen, in diesen Worten zu leben. Wir müssen lernen, in der Wahrheit des neuen Bundes zu leben. Wir müssen lernen, das zu ergreifen, dass meine Zukunft vor 2000 Jahren bereits wirklich mir geschenkt wurde. Wenn Jesus sagte, es ist vollbracht, dann meinte er das auch so. Meine Aufgabe ist es jetzt zu lernen, in dem vollbrachten Werk des Kreuzes Jesus Christus zu leben. Ich werde dir das so ganz einfach erklären, damit das für dich auch ergreifbar ist. Wenn Jesus sagt, es ist bereits geschehen, dann ist es nicht meine Aufgabe, ihn zu überzeugen, etwas geschehen zu machen, sondern es ist meine Aufgabe, im aktiven, handelnden, nehmenden Glauben, das, was geschehen ist, an mich zu reißen. In dieser Nacht, wo der Herr mich aufweckte und sagte, ich setze keine Begrenzungen auf das Leben meiner Kinder. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben ihres eigenen Herzens, sagte der Herr auch Folgendes zu mir. Da sagte der Herr zu mir: Reinhard, den ganzen Tag über versuchen mich meine Kinder zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. Aber den ganzen Tag über versuche ich meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen bereits alles gegeben habe in Christus Jesus. Gib mir mal bitte 2. Petrus 1, Vers 3 rauf. Schau dir mal diesen außergewöhnlichen Bibelvers an. 2. Petrus 1, Vers 3. Hier sagt der Apostel Petrus: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Jetzt möchte ich euch etwas fragen, die ihr gute Deutsch-Spezialisten seid. Was bedeutet das Wort alles? Alles. Ihr könnt im Griechischen nachschauen, was das bedeutet. Alles. Die Chora ist die Theologiestudentin. Chora, bedeutet alles, alles? Auch im Urtext? Wow. Alles. Nicht 90%. Alles. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Eine andere Übersetzung sagt, alles, was wir zum Leben und zur Frömmigkeit brauchen. Das Wort Leben ist im Griechischen das Wort Zoe, Z-O-E. Das bedeutet Leben im Überfluss. Was hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen, um euch Leben und volles Genüge. Oder eine bessere Übersetzung, ich bin gekommen, um euch Leben und Leben im Überfluss zu geben. Ich bin nicht für Krankheit geschaffen, ich bin für Gesundheit geschaffen. Ich bin nicht für Armut geschaffen, ich bin für Wohlstand geschaffen. Kein Christ ist für Armut geschaffen. Leute, die zu mir sagen, dass ja, Armut ist gut, weil das ist, dient zur Frömmigkeit und zur Heiligkeit, zu denen sage ich immer, bitte komm mich einmal in Brasilien besuchen. Ich gehe mit dir hin dort, wo die Kinder auf der Müllhalde leben. Dann sagst du ihnen bitte, dass das ein Segen ist. Sag ihnen mal, dass das Segen ist. Armut ist ein Fluch, ist kein Segen. Gott hat keinen Menschen zur Armut geschaffen. Wir sind bestimmt, in der Fülle des neuen Bundes zu leben. Wie wir mit unserem Geld umgehen, das ist eine andere Sache. Aber kein Mensch ist dazu geschaffen, zur Armut und auch nicht zur Krankheit und nicht zum Versagen und nicht zur Niederlage. Wir sind dazu geschaffen, ein Leben über dem Durchschnitt, ein Leben in vollem Genüge zu leben. Hier sagt Jesus, alles was zum Leben, das Wort bedeutet Leben im Überfluss, oder eine andere Bedeutung dieses Wortes Zoe ist auch ein Leben mit derselben Qualität desjenigen, der es uns gegeben hat. Wer hat uns unser Leben gegeben? Der Herr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme nicht vom Affen. Jesus hat mir mein Leben gegeben. Und hier sagt die Bibel, alles, was ich zum Leben von derselben Qualität, die Jesus hat, wurde und die zur Frömmigkeit dient, das hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Jetzt habe ich eine Frage. Wird sie es uns schenken oder hat sie es uns geschenkt? Hat sie uns geschenkt. Und hier ist das, wo sich unsere Gedanken erneuern müssen. Wir stehen hier, dann schauen wir unser Leben an. Da gibt es Not, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Angriffe, da gibt es Versagen, da gibt es Probleme, Freunde. Glaubt mir, mein Leben ist auch voll von all diesen Dingen. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Dinge gegen mich kommen jede Woche. Du sollst nur einmal in meine Haut schlüpfen. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Sachen gegen uns schon geschmissen worden sind. Über Verfolgung von unheilbaren Krankheiten, mit denen ich und meine Frau und mein Sohn diagnostiziert worden sind. Mit allen möglichen Dingen, die wir schon mitbekommen haben. Alle Trübsal und Angriffe und Attacken und Schwierigkeiten, die man sich nur vorstellen kann, die haben wir und unsere Familie durchlebt. Hier sagt die Bibel, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Jetzt bin ich hier. Hier ist der, was ist heute für Tag? Fünfte? Siebte. Boah, die Zeit vergeht schnell. Siebte November. Am 7. November bin ich hier. Hier stehe ich, 7. November 2018. Hier hat Gott gesagt, ich habe bereits alles bekommen. Er hat es mir bereits geschenkt. Was ich brauche in meinem Leben, in dieser Göttlichkeit, Frömmigkeit und auch in dieser Fülle zu leben, hat er mir geschenkt. Jetzt sehe ich aber in meinem Leben Trübsal, Not, Widerstand, Anfechtung, vielleicht Geldmangel, Jobverlust, was auch immer. Schwierigkeiten in der Arbeit, Schwierigkeiten in der Firma. Und hier ist genau das, was wir falsch machen. Wir stehen hier und dann bitten wir Gott, dieses Problem zu lösen. Das, was in der Vergangenheit ist, geben wir in die Zukunft. Und das muss sich ändern. Gott, bitte löse das Problem. Gott, bitte ändere was. Gott, bitte ändere was. Im alten Bund haben wir so gebetet. Ich stehe hier, ich bitte Gott, mein Problem zu lösen und Gott reagiert. Im alten Bund war Gebet. Ich bitte ihn, was zu tun, er reagiert auf mein Gebet. Im neuen Bund ist mein Gebet eine Reaktion auf das, was er bereits vor 2000 Jahren getan hat. Das heißt, mein Gebetsleben ändert sich radikal, weil ich bete jetzt von der Position des Sieges aus. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Weißt du, was mehr als ein Überwinder ist? Jemand, der den Sieg hat, ohne kämpfen zu müssen. Das ist mehr als ein Überwinder. Ein Überwinder ist jemand, der kämpft und dann überwindet. Mehr als ein Überwinder ist jemand, der jemand anders für sich kämpfen lässt und er den Sieg auf sich gut schreibt. Wir sind mehr als Überwinder. Jesus hat für mich überwunden und ich kann sagen, danke für deinen Sieg, Herr. Danke. Ich lebe in deinem Sieg. Ich lebe im vollbrachten Werk des Kreuzes. Meine Zukunft hat vor 2000 Jahren begonnen. Ja, aber wie können wir das realisieren? Wie wird das praktisch möglich in unserem Leben? Wie kann ich das jetzt erleben? Ich sage euch, wie ich das praktiziere, wie ich das in meinem Leben lebe. Wenn ich jetzt hier stehe und ich brauche ein Wunder, was auch immer das ist, dann lasse ich das nicht in der Zukunft, dann glaube ich nicht, dass das in der Zukunft ist, sondern ich lebe im nehmenden Glauben. In dieser Nacht, wo der Herr zu mir Folgendes sagte, Reinhard, den ganzen Tag über versuchen mich meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen so viele Dinge gebe. Den ganzen Tag aber versuche ich sie zu überzeugen, dass ich ihnen bereits alles gegeben habe durch das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi. Sagte der Herr zu mir noch Folgendes. Reinhard, und als er mir das sagte, brach ich heulend zusammen. Er sagte, Reinhard, eine der größten Traurigkeiten meines Herzens ist es, der Mangel an nehmenden Glauben im Leben meiner Kinder. Nicht der Mangel an Glauben, der Mangel an nehmenden Glauben. Ich liebe die Bibelstelle, die Gerd heute zitiert hat. 2. Korinther 1, Vers 20. Ich liebe diese Bibelstelle. Alle Verheißungen aber sind Ja und Amen durch Jesus Christus, Gott ist Gott zur Ehre durch uns. Es gibt 7487 Verheißungen in der Bibel. Habt ihr das gewusst? 7487 Verheißungen gibt es in der Bibel. Alle sind Ja und Amen. Das ist toll. Verheißungen sind in der Zukunft. Die Bibel sagt uns ganz klar im Hebräer Kapitel 11, dass wir sollen denen nachahmen, die durch Ausharren und Glauben die Verheißungen erlangen haben. Wenn ich eine Verheißung von Gott habe, dann brauche ich zwei Dinge. Ich muss ausharren und ich muss glauben. Wenn ich nicht ausharre und glaube, kommt die Verheißung nicht in meinem Leben. Aber es gibt noch was anderes als Verheißungen. Ich nenne das die Gottesfakten. Gib den Vers bitte nochmal rauf. Eine Verheißung ist etwas, was Gott mir versprochen hat, das wird mein werden, da muss ich ausharren und da muss ich dranbleiben. Da muss ich, 2. Petrus 1, Vers 3 ist das. Da muss ich glauben, da muss ich dranbleiben, da muss ich einfach nicht loslassen. So werden wir die Verheißung erlangen. Das ist aber keine Verheißung. Warum? Eine Verheißung ist das. Meine liebe Christina, morgen werde ich dein Frühstück so richtig genießen und dann werde ich, bevor ich losfahre, dich fest dick umarmen, weil ich dich so lieb habe. Das ist eine Verheißung. Das wird morgen geschehen. Das ist keine Verheißung, denn das spricht nicht von der Zukunft. Liebe Christina, heute, als ich bei dir zur Wohnung reinkam, zur Haustür reinkam, da war mein Herz ist fast explodiert in meiner Brust vor Freude, dich gesehen zu haben. Und als ich dich umarmt habe, da hat es mir so richtig wohlgetan. Das ist keine Verheißung, das ist etwas, was geschehen ist. Und wir haben die Dinge, die bereits geschehen sind vor 2000 Jahren durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, die haben wir zu Verheißungen gemacht und haben sie in die Zukunft gegeben. Wenn Gott sagt, er hat mir alles geschenkt, was ich zu diesem Leben brauche, zu diesem Leben ohne Begrenzungen, zu diesem Leben im Überfluss, dann kann ich es nicht als eine Verheißung behandeln. Denn dann wird es in der Zukunft bleiben. Dann muss ich so leben, durch nehmenden Glauben. Hört mir zu, als Gott zu mir gesagt hat, Reinhard, eine der größten Traurigkeiten meines Herzens ist es, den Mangel an nehmenden Glauben im Leben meiner Kinder zu sehen. Da habe ich gesagt, Herr, was ist nehmender Glaube? Das hat mir irgendwie nichts, ich konnte nichts anfangen damit. Und dann sagt der Herr Folgendes: Nehmender Glaube ist Glaube, der aufhört zu bitten für Dinge, die ich bereits gegeben habe. Der dankt dafür, es glaubt und einfach handelt. Gunther und Christiane waren bei uns. Die waren in Brasilien. Als Florencio sagte, er brauchte 180.000 Reais, habe ich je darum gebetet? Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe gesagt, fang zu bauen an. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich danke dir für 180.000 Reais. Ich danke dir, die gehören bereits mir. Darum brauche ich weder beten, noch bitten, noch jammern, noch sonst etwas tun. Die gehören bereits mir. Denn alles, was ich brauche für dieses Leben mit dieser Qualität, die ich bereits von Jesus bekommen habe, im Überfluss, das gehört mir. Wie hat Jesus das Brot und die Fische vermehrt, Johannes 9? Wie hat er es vermehrt? Er nahm Brot, er nahm Fische, er blickte zum Himmel. O Vater, ich bitte dich um ein Wunder. O Vater, ich flehe dich an, bitte vermehre dieses Brotes. O Vater, ich flehe dich an, tu doch was für die armen Menschen. Tat er das? Die Bibel sagt, er nahm es, er blickte zum Himmel, er dankte, er brach und er gab. Nehmender Glaube ist Glaube, der aufhört zu bitten für das, was uns bereits gegeben wurde, der Danke sagt, der es glaubt und dann beginnt, im Glauben zu handeln. Und ich habe gelernt, mein Leben so zu leben. Ich habe gesagt zu Florenz, fang zu bauen an nächste Woche. Fang zu bauen an. Wisst ihr was? Binnen 24 Stunden waren 180.000 auf unserem Konto. Binnen 24 Stunden. Ohne, dass wir irgendjemand darum gebeten haben. Freunde, wenn wir diese Wahrheit ergreifen können, Verheißungen, die sind Verheißungen. Wir glauben, wir harren aus. Aber Dinge, die Gott in die Vergangenheit, in die Bibel hineingeschrieben hat, die er so klar hineingeschrieben hat, wie das, er hat es uns geschenkt. Die können wir nur im nehmenden Glauben ergreifen. Und das ist das, wo wir uns so schwer tun. Weil wir sind unser Leben lang hinerzogen worden, wir müssen Gott überzeugen durch alle möglichen Dinge. Müssen wir Gott überzeugen, uns doch etwas zu tun und Gutes zu tun und uns zu segnen. Du brauchst Gott nicht überzeugen, dich zu segnen. Er hat dich bereits gesegnet mit jedem Segnung in der geistlichen Himmelswelt. Du musst es lernen, im Glauben anzunehmen. Ich hatte Jesus diese Nacht eine zweite Frage, dem Vater, das war nicht Jesus. Ich habe dem Vater eine zweite Frage gestellt diese Nacht. Und die Frage war folgendes: Vater, warum ist es eine der größten Traurigkeiten in deinem Herzen der mangelnde Glaube im Leben deiner Kinder? Da hat der Vater folgendes gesagt. Und als ich seine Antwort hörte, ich brach auf dem Boden zusammen und ich heulte den Rest der Nacht. Er sagte zu mir: Reinhard, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes leben, dann ist es so, als ob sie ans Kreuz gehen würden, wo mein Sohn starb und litt für sie, als ob sie ihn ins Gesicht spucken würden, ihn ins Gesicht schlagen würden und sagen würden: Ich glaube nicht, wofür du bezahlt hast. Plötzlich wurde mir bewusst, wisst ihr, Gnade ist umsonst, aber nur für uns. Nicht für Jesus. Wir bekommen die Gnade umsonst, aber Jesus hat sie alles gekostet. Alles. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, dass wir ein Leben im Überfluss leben können, ist so hoch. Er litt, er wurde gekreuzigt, er wurde angespuckt, er hing nackt am Kreuz. Er musste durch Gethsemane, all das, damit er uns ein Leben und ein Leben im Überfluss geben kann. Und wenn wir nicht ein Leben leben, wo wir wirklich im nehmenden Glauben das nehmen, was er uns bereits gegeben hat, dann ist das etwas, was dem Herrn wehtut. Weil wir lehnen dadurch das vollbrachte Werk des Kreuzes ab. Es ist mir völlig bewusst, kein Christ würde das je bewusst tun. Völlig bewusst. Wisst ihr, als ich diese Nacht auf dem Boden kollabierte und zu heulen begonnen habe und geschluchzt habe, richtig geschluchzt vor dem Herrn, der erste Grund, warum ich so geschluchzt habe vor dem Herrn, plötzlich sah ich vor meinen eigenen Augen, wie oft ich das gemacht habe. Ich sah vor meinen eigenen Augen, wie oft in meinem Christenleben ich nicht im nehmenden Glauben gelebt habe. Und plötzlich war mir bewusst, obwohl ich das nicht wollte und obwohl mir das nicht bewusst war, diese Nacht erkannte ich, wie sehr habe ich das Werk des Kreuzes verachtet, nicht bewusst, einfach aus Mangel an Verständnis. Und in dieser Nacht habe ich eine Entscheidung gebracht: Herr, nie mehr wieder, nie mehr wieder. Wenn du sagst, alles wurde mir geschenkt, dann lebe ich mein Leben so. Egal, was in meiner Situation ist. Die Frage ist immer das: Hat Christus am Kreuz dafür bezahlt? Wenn die Frage ist ja, dann bitte ich ihn nicht mehr darum, dann frage ich nicht mehr darum, dann sage ich: Herr, ich danke dir und ich glaube es und ich beginne danach zu handeln. Alles, was ich brauche für dieses übermäßige, herrliche, siegreiche Leben, hat Christus mir geschenkt. Es hat es mir geschenkt. Ich kann es nur erleben, wenn ich es durch nehmenden Glauben annehme. Und genau hier ist das Problem. Wir sagen: Reinhard, schau, ich erlebe das Gegenteil. Die Umstände ändern sich nur dann, wenn du lernst, im nehmenden Glauben zu leben. Nur dann ändern sich die Umstände. Lass mich dich kurz den Unterschied zwischen Fakten und Wahrheiten erklären. Viele Christen glauben den Fakten mehr als den Wahrheiten. Was ist der Unterschied? Es ist ein Fakt, dass du nicht am Wasser gehen kannst. Das ist ein Fakt. Wenn du das nicht glaubst, geh mal zu einem reißenden Fluss hinaus, der recht tief ist, und geh mal über diesen reißenden Fluss drüber. Du wirst sterben, wirst ertrinken. Warum wirst du ertrinken? Es ist ein Fakt. Es ist das Gesetz der Physik, das sagt, wenn du über diesen Fluss gehst, gehst du unter. Das ist ein Fakt. Die Wahrheit ist, sowohl Jesus als auch Petrus gingen am Wasser. Das ist die Wahrheit. Das heißt, Fakt und Wahrheit, die sind oft im Gegenteil, gegensprüchig. Warum ist das die Wahrheit? Es ist die Wahrheit, weil Jesus sagte, komm. Jesus sagte zu Petrus, komm. In dem Augenblick, wo Jesus irgendetwas sagt, ist das die Wahrheit. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles, was er sagt, wird zur absoluten Wahrheit. Und in unserem Leben ist es oft so, dass der Fakt und die Wahrheit im Widerspruch sind. Und wenn der Fakt und die Wahrheit im Widerspruch sind, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir dem Fakt oder der Wahrheit mehr glauben. Dem müssen wir uns entscheiden. Wisst ihr, als wir begonnen haben mit den Waisenhäusern in Brasilien, nach etwa 2 Monaten ging alles den Bach runter. Wir hatten alles investiert, was wir hatten, Debbie und ich. Alles. Wir hatten nie viel, weil wir es so gerne geben. Darum haben wir immer alles, was wir brauchen, aber nie was am Konto. Ich habe immer gesagt, ich möchte als Millionär sterben. Millionär möchte ich sein mit nichts am Konto. Das ist nach meinem Verständnis das beste Leben, wie man leben könnte. Stell dir vor, wenn du am Ende des Jahres sagen kannst, ich habe 25 Millionen ins Reich Gottes gegeben und am Konto habe ich nichts. Wäre das nicht schön? Du hast alles, was du brauchst, hast Millionen gegeben. So möchte ich gerne mein Leben leben. Aber wir haben alles, was wir hatten, investiert, alles in dieses erste Heim in St. Louis investiert und über Nacht fiel alles auseinander. Buchstäblich. Alles fiel auseinander. Ich war gerade in England und ich bekam diesen Anruf. Alles hatten wir verloren. Alles. Es waren einige Verkettungen von tragischen Umständen und alles. Und die nächsten 2 Wochen, ich war in England unterwegs und dann auch in anderen Ländern in Europa und ich kann mich erinnern, dieser Kampf, die nächsten 2 Wochen war ein täglicher Kampf in meinen Gedanken. Was glaube ich, den Fakten oder der Wahrheit? Und jeden Tag, ich habe mich einfach dazu entschieden, Herr, das ist dein Heim, das ist dein Kinderheim. Das ist dein Kinderheim. Es ist egal, was alles passiert. Es ist egal, was wir alles verlieren. Es ist egal, wenn alles kaputt geht. Es ist egal, wenn die Nachrichten ständig sagen, alles ist weg, alles ist weg, alles ist weg. Das ist völlig egal. Was wir glauben und was wir deklarieren ist, was du sagst, ist die Wahrheit. Und wir werden die Fakten nicht glauben. Und plötzlich nach 2 Monaten hat sich wie durch ein absolutes Wunder alles herumgedreht. Und heute haben wir dort ein wunderschönes Heim. Ihr habt es ja gesehen. Und wisst ihr, oft ist es so, Fakt und Wahrheit stehen gegenüber. Was Wahrheit ist, das, was Christus gesagt hat. Es ist vollbracht, ist die Wahrheit. Dein Sieg gehört dir, das ist die Wahrheit. Alle Dinge dienen zum Guten, das ist die Wahrheit. Ich möchte euch an einem letzten Beispiel, die Zeit vergeht, ich habe 100.000 Sachen in meinen Notizen, auf die ich gar nicht geschaut habe, das war heute auch nicht wichtig. Ich möchte euch noch mit etwas abschließen. Gib mir mal bitte Römer Kapitel 8, Vers 2 rauf. Hier werdet ihr das ganz klar sehen, wie man im nehmenden Glauben lebt an das, was Christus uns bereits gegeben hat vor 2000 Jahren. Unsere Zukunft begann vor 2000 Jahren, die wird nicht irgendwann beginnen. Schau mal, was der Apostel Paulus hier schreibt. Denn das Gesetz des Geistes, übrigens das Wort Gesetz hier, spricht nicht von Gesetz als geboten, okay? Das Wort Gesetz hat verschiedene Bedeutungen, je nachdem vom Zusammenhang. Das Wort Gesetz hier bedeutet so wie das Gesetz der Schwerkraft. Was ist das Gesetz der Schwerkraft? Wenn ich jetzt runterspringe, einfach wenn ich jetzt so gerade rausgehe, dann fliege ich runter. Weil das Gesetz der Schwerkraft zieht mich hinunter, okay? Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist das in der Zukunft oder ist das bereits geschehen? Das ist geschehen. Ganz klar. Hat uns frei gemacht. Wie viele Christen haben Folgendes erlebt? Ich kämpfe mit einer Sünde. Wir haben sündige begeben. Erlebnisse, wir haben sündige Gewohnheiten. Wir versuchen, diese Sünden abzulegen. So, wir kämpfen gegen diese Sünden. Was tun wir? Wir fasten, wir beten, wir bitten Jesus, uns den Sieg über diese Sünden zu geben. Richtig oder nicht? Ist das nicht das, was wir normalerweise machen? Viele Christen machen das so. Ein ewiger Kampf, den du nie gewinnst. Ich habe ein Buch geschrieben, es gibt es leider nicht auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Sieg über die Sünde. Hör zu. Und das machen wir mit so vielen Bibelstellen. Meine Zukunft begann vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren wurde der sündige Reinhard ans Kreuz genagelt, den gibt es heute nicht mehr. Sieg über die Sünde kriegst du nie, indem du Gott bittest, dir Sieg über die Sünde zu geben. Ich kann mich erinnern, der Mann, der das Buch übersetzt hat, der ist übrigens Pastor, der das Buch von Englisch in Portugiesisch übersetzt hat, der hat begonnen mit mir, wollte eine heftige Diskussion beginnen. Denn einen der ersten Sätze, die ich in dem Buch schreibe, war folgendes. Wenn du Sieg über die Sünde willst, das Erste, was du tun musst, ist, du musst aufhören, versuchen, Sieg über die Sünde zu haben. Der wurde so sauer auf mich. Der hat gesagt, Reinhard, das kannst du nicht reinschreiben. Da ermutigst du Leute zum Sündigen. Ich habe zu ihm gesagt, ich bezahle dich fürs Übersetzen, nicht daran, dass du mir zustimmst. Dafür bezahle ich dich nicht. Du brauchst mir nicht zustimmen. Du musst nur übersetzen, genauso wie ich schreibe. Jetzt hör zu. Wenn wir Sieg über die Sünde haben wollen, dann müssen wir das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, im nehmenden Glauben annehmen. Nehmender Glaube ist Glaube, der aufhört, Gott zu bitten für das, was er bereits getan hat, der daran glaubt und zu handeln beginnt. Als ich das erkannt habe, war für mich plötzlich die Versuchung zur Sünde machtlos. Richtig machtlos. Ich habe eine Message von einer Frau bekommen im Süden Brasilien, die schrieb mir Folgendes. Die sagte, Reinhard, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast. 20 Jahre lang kämpfte ich mit derselben Sünde in meinem Leben. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe alle Pastoren um Gebet gebeten. Ich hatte nie Sieg. Ich las das Buch und nie wieder. Ein einziges Mal hatte ich ein Problem mit dieser Sünde. Warum? Schau her. Meine Zukunft begann vor 2000 Jahren. Als ich das erkannt habe, habe ich Folgendes gemacht. Herr, ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast von der Kraft des Sündes. Du hast mich frei gemacht. Als Versuchung gekommen ist, die Versuchung kommt. Als Versuchung gekommen ist, habe ich nicht das gemacht, was mir immer die Prediger gesagt haben. Reinhard, du musst im Geist wandeln und nicht im Fleisch, damit du die Werke des Fleisches nicht erfüllst. Wisst ihr, ich beschreibe in dem Buch über die Sünde, wie wir Galater 5, Vers 17 bis 22 völlig missverstanden haben. Wie wir viele Bibelstellen missverstanden haben, weil wir sie durch die Brillen des alten Bundes ausgelegt haben. Was haben wir versucht? Okay, durch die Kraft des Heiligen Geistes muss ich Sünde überwinden. Unser Fokus ist auf die Sünde, anstatt auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Als ich das erkannt habe und die Versuchung kam zu mir, sage ich einfach, ich blickte auf das Kreuz. Ich blieb stehen, ich sagte, Jesus, ich danke dir, dass ich nicht mehr sündigen brauche. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren meine Sünde genommen und besiegt hast. Ich bin frei. Bin frei. Und als ich begonnen habe, das zu deklarieren, das zu glauben und danach zu handeln, plötzlich waren diese Versuchungen nicht mehr da. Die waren einfach richtig machtlos in meinem Leben. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, wandelt darin. Die Bibel ist voll von Aussagen, die uns bereits gegeben wurden vor 2000 Jahren. Und wenn wir aufhören, diese Dinge in die Zukunft zu legen und zurückzublicken 2000 Jahre ans Kreuz. Es ist tatsächlich vollbracht. Mein Sieg wurde mir bereits gegeben. Jede geistliche Segen wurde auf mein Konto bereits gutgeschrieben. Alles, was ich zum überfließenden Leben brauche, wurde mir bereits begeben. Und wenn ich anfange, das zu deklarieren, das zu glauben und zurückzuschauen auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und nicht zu bitte, sondern zu danke, plötzlich ändert sich alles in meinem Leben. Mein Gebetsleben war früher ein Gebetsleben voller Bitten und Beten und was weiß ich was alles. Mein Gebetsleben ist heute fast nur mehr Danke, Danke, Danke, Danke. Ich stehe in der Früh auf und ich brauche immer mindestens eine Dreiviertelstunde. Herr, danke, dass du mir bereits alles gegeben hast, was ich zum Leben brauche. Zum Leben von derselben Qualität, die Jesus hatte. Herr, da du es mir geschenkt hast, wird heute ein außergewöhnlicher Tag werden. Herr, dieser Segen manifestiert sich heute in meinen Finanzen, manifestiert sich heute in meiner Gesundheit, manifestiert sich heute in meinen Beziehungen, manifestiert sich heute in meinem Dienst. In jedem Bereich meines Lebens wird dieser Segen sichtbar, denn er wurde bereits auf meinem Konto gut geschrieben. Und dann das glaube ich, das deklariere ich und danach handle ich. Und plötzlich, ich kann mich erinnern, wie ich am Anfang das Debbie gesagt habe, da hat Debbie gesagt, das kannst du doch nicht predigen, weil das alle leben das anders. Ich habe gesagt, okay, dann predige ich es nicht, ich praktiziere es mal. Und plötzlich wurde sie schockiert. Am Anfang hat sie gesagt, das ist typisch du. Typisch du. Plötzlich hat sich praktische Bereiche in meinem Leben haben sich so gewandelt, das war unbeschreiblich. Wirklich, alles, als ob plötzlich von unsichtbarer, goldener Hand jede meiner Schritte so gelenkt wurden, dass alles nur mehr Segen war. Leute haben zu mir gesagt, Rainer, du hast doch, was du für Glück hast. Und ich habe gesagt, nein, ich habe gelernt, den Segen, der mir gehört, habe ich gelernt, im nehmenden Glauben anzunehmen. Mein Leben besteht aus Danke für das vollbrachte Werk des Kreuzes. Danke für meine Gesundheit. Danke für meine finanzielle Versorgung. Danke für meine Siege. Danke für meine Bewahrung. Danke für meine Salbung. Johannes sagt, wir haben eine Salbung vom Heiligen und wir wissen alle Dinge. Du hast eine Salbung vom Heiligen. Paulus sagt zu den Korinthern, der in ihm bleibt, ist ein Geist mit ihm. Du und der Herr seid eins. Stell dir vor, du und Jesus, ihr seid eins. Du brauchst sie nicht bitten zu kommen. Denn wenn du nicht da bist, ist sie auch nicht da. Wenn du da bist, ist sie auch da. Stell dir vor, du und er seid eins. Sobald ich bei der Tür reingehe, ist er hier. Nicht nur von seiner Allgegenwärtigkeit. Weil er in mir ist, ich kann mich erinnern, vor Jahren war ich in Polen mal und der Pastor sagte dort, heben wir alle unsere Hände zum Herrn. Und jeder machte so und ich machte so. In unserer Mentalität ist der Herr da oben, wenn er in Wirklichkeit hier drinnen ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind eins mit Jesus Christus. Es ist meine Leidenschaft, mein Verlangen und mein Gebet, dass das Volk Gottes die wirkliche Kraft des neuen Bundes erkennt und darin zu leben beginnt. Denn wenn wir lernen, im nehmenden Glauben zu leben, in dem, was uns geschenkt wurde, weißt du, was geschehen wird? Wir werden die Menschen sein, die die größte Ernte der Geschichte der Menschheit einnimmt. Die gehört uns. Du bist Teil an dem, das Gott uns versprochen hat. Wir sind die gesegnetsten Menschen auf diesem Planeten, weil wir sind gesegnet mit jedem Segen und der geistlichen Himmelswelt. Am Anfang hat uns die Debbie so schockiert, wie sie gesehen hat, wenn wir dann in Krisen gestanden sind und sie beten wollte. Bitte, ich glaube an Gebet und ich glaube an Fürbitte. Ich liebe es zu beten. Ich bete Stunden am Tag, weil ich so gern bete. Aber nicht mehr so, wie ich früher gebetet habe. Aber wisst ihr, als ich David dann plötzlich gesehen habe, dass mein Gebetsleben hauptsächlich aus Danken besteht für diese Dinge, die Gott mir bereits gegeben hat, und wie sie dann gesehen hat, wie sich alles um mich herum verändert hat, alles, wie plötzlich Dinge geschehen sind, die völlig übernatürlich waren, und wie sich um mich herum angefangen haben, Dinge zu manifestieren, plötzlich hat sie gesagt, vielleicht hast du da doch nicht so Unrecht. Und dann hat sie begonnen, auch in dem zu leben. Und wisst ihr, genau so habe ich Portugiesisch gelernt. Ich spreche fließend Portugiesisch, ohne es je gelernt zu haben. Wirklich, das kannst du mir. Ich saß eines Tages auf dem Stuhl in Brasilien, habe ein paar Monate dort gelebt. Ich war frustriert, weil ich kein Wort verstand. Jeden Sonntag im Gottesdienst habe ich nur verstanden, bla bla bla bla bla bla. War frustrierend. Wisst ihr, wie frustrierend ist, wenn du mit niemandem kommunizieren kannst? Ihr habt das ja erlebt, oder? Ich saß drin, alle Leute sagten mir, Portugiesisch ist so schwierig, oh Rainer, du armer Kerl, jetzt musst du diese Sprache lernen, ist eine der drei schwierigsten Sprachen der Welt. Und ich begann das zu glauben. Der Herr begrenzt uns nicht, wir begrenzen uns durch den Unglauben unseres eigenen Herzens. Und ich begann das zu glauben. Und ich kann mich so gut erinnern, ich saß auf dem Stuhl eines Tages, habe einfach Zeit mit Jesus verbracht. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich mich durch den Glauben behindere. Und ich sprang auf und ich lief zum Spiegel. Ich hatte so einen großen Ganzkörperspiegel bei uns im Gang. Und ich lief hin zum Spiegel und ich schaute in den Spiegel so richtig. Und ich sagte, Reinhard, hör mir mal gut zu. Nie wieder wirst du so einen Blödsinn glauben. Hörst du mich? Aus und vorbei ist damit. Nie wieder werden die Worte aus deinem Mund kommen, dass Portugiesisch schwierig ist. Nie wieder werden die Worte aus dem Mund kommen, dass es schwer ist, diese Sprache zu lernen. Der Heilige Geist lebt in dir drinnen. Der Heilige Geist spricht fließend jede Sprache dieser Welt. Da der Heilige Geist in dir lebt, da er fließend diese Sprache spricht, sprichst auch du diese Sprache. Verstehst du mich? Du wirst nichts anderes mehr glauben ab diesem Augenblick an. Das ist das Einzige, was du glaubst, und das ist das Einzige, was du deklarierst und bekennst. Hast du mich verstanden? Und dann habe ich mir selbst geantwortet, ja. Und wisst ihr, was geschehen ist? In dem Moment, ich spürte, als ob eine Hand durch meine Kopfdecke hineingreift und einen Schalter umlegt. Und ich dachte mir, was war das für ein komisches Gefühl? Und der nächste Brasilianer, der zu mir auf mich zukam, ich verstand alles, was er sagte. Und ich dachte mir, wow, wenn ich das verstehe, kann ich es auch reden. Und ich begann zu reden. Und ich war von einem Augenblick auf den anderen fließend in Portugiesisch. Hör zu, der Herr begrenzt dich nicht. Wir begrenzen uns selbst durch den Unglauben unseres Herzens. Wir können alles tun durch den, der uns kräftig macht, Christus. In dir ist Potenzial. In dir ist Potenzial, das so riesig ist. Der Herr träumt für dich. Hast du gewusst, dass der Herr Träume hat für dein Leben? Wir denken uns, wir haben diese Träume. Wir haben auf diese Einstellung, ich träume davon, Waisenhäuser zu bauen. Wisst ihr, diese Träume hat der Herr schon lange gehabt, bevor es mich überhaupt gegeben hat. Er hat nur auf jemanden gewartet, der es gewagt hat, seine Träume zu träumen. Der Herr hat Träume für dich. Bist du bereit, seine Träume zu träumen? Ich möchte dich heute Abend ermutigen, träum seine Träume. Träum ein Leben ohne Begrenzungen. Sag zu Jesus, Jesus, ich habe so satt, dass ich ein Leben mit Begrenzungen lebe. Ich habe so satt, ein Leben vom Jammern und Klagen und mich beschweren zu leben. Ich will ein Leben leben in der Danksagung, im Nehmen, im Glauben. Und ich will ein Leben leben, wo ich diese Begrenzungen ständig von mir weise. Ich sage mit Paulus, nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage dem nach. Und die, die mich wirklich kennen, niemand kennt mich hier so gut wie der Reini, die mich wirklich kennen, die wissen, dass in mir eine Entschlossenheit drin ist, jede Begrenzung aus meinem Weg zu pushen, bis ich ein Leben lebe, wie Jesus gesagt hat. Die an mich glauben, die werden meine Werke tun und größere Werke. Ich will im vollbrachten Werk des Kreuzes leben. Ich will Teil sein davon, von den Menschen, die die größte Ernte der Geschichte der Menschheit einbringen. Ich habe kein Interesse, ein nettes, schönes Leben für mich zu leben und irgendwann mal in den Ruhestand zu gehen. Im Gegenteil, die auf den Herrn warten, die haben neue Kraft. Die werden laufen und nicht müde werden. Wir sollen nicht älter werden, sondern jünger werden. Wir sollen nicht schwächer werden, sondern stärker werden. Es gibt Kräfte, die Gott für uns hat, die nicht unsere Kräfte sind, sondern seine Kräfte, die uns gehören. Wenn wir im nehmenden Glauben zu leben beginnen, dann verspreche ich es dir. Es wirkt sich auf deinen Körper aus, es wirkt sich auf deine Seele aus, es wirkt sich auf deinen Gedanken aus, es wirkt sich auf jeden Bereich deines Lebens aus.